Erster, wir waren in Sicherheit. Wir haben erfahren, dass die Insel Malta heißt. Zweiter, die Leute auf der Insel waren sehr nett zu uns. Sie machten ein Feuer, weil es regnete und kalt war. Alle konnten sich am Feuer wärmen. Dritter, Paulus nahm trockenes Holz und legte es ins Feuer. Eine Schlange kam aus dem Holz und biss Paulus in die Hand. Vierter, die Leute sahen die Schlange an seiner Hand. Sie sagten, dieser Mann ist bestimmt ein Mörder. Er ist aus dem Meer gerettet, aber er darf nicht leben. Fünfter, Paulus schüttelte die Schlange ins Feuer. Es passierte ihm nichts. Sechster, die Leute dachten, Paulus wird krank oder stirbt. Aber es passierte nichts. Sie warteten lange und sagten dann, er ist ein Gott. Siebter, der wichtigste Mann auf der Insel hieß Publius. Er hatte Land in der Nähe. Er nahm uns auf und war 3 Tage sehr freundlich zu uns. Achter, der Vater von Publius war krank. Er hatte Fieber und Bauchschmerzen. Paulus ging zu ihm, betete und legte ihm die Hände auf. Der Vater wurde gesund. Neunter, die anderen kranken Leute auf der Insel kamen auch zu Paulus. Er machte sie gesund. Zehnter, die Leute waren sehr freundlich zu uns. Als wir wegfuhren, gaben sie uns alles, was wir brauchten. Elfter, nach 3 Monaten fuhren wir mit einem Schiff aus Alexandria weg. Das Schiff hatte den Winter auf der Insel verbracht. Es hatte ein Zeichen von 2 Göttern. Zwölfter, wir kamen in Syrakus an und blieben dort 3 Tage. Dreizehnter, von dort fuhren wir nach Regium. Am nächsten Tag kam ein Wind aus dem Süden. Nach 2 Tagen kamen wir in Puteoli an. Vierzehnter, dort trafen wir Brüder und Schwestern. Sie luden uns ein, 8 Tage bei ihnen zu bleiben. Dann gingen wir nach Rom. Fünfzehnter, die Brüder und Schwestern in Rom hörten von uns. Sie kamen uns bis Appii Forum und Tres Taberne entgegen. Paulus sah sie, dankte Gott und hatte Mut. Sechzehnter, wir kamen in Rom an. Der Hauptmann brachte die Gefangenen zum Chef der Soldaten. Paulus durfte alleine wohnen, aber ein Soldat musste ihn bewachen. 17. 3 Tage später rief Paulus die wichtigen Juden zusammen. Sie kamen und Paulus sagte, Brüder, ich habe nichts Falsches getan. Ich habe nichts gegen unser Volk oder unsere Traditionen gemacht. Aber ich wurde in Jerusalem gefangen genommen und den Römern gegeben. 18. Die Römer haben mich gefragt und wollten mich freilassen. Sie fanden kein Verbrechen, für das ich sterben müsste. 19. Aber die Juden waren dagegen. Deshalb musste ich den Kaiser um Hilfe bitten. Ich will mein eigenes Volk nicht anklagen. 20. Ich wollte euch sehen und mit euch sprechen. Ich bin gefangen, weil ich an die Hoffnung von Israel glaube. 21. Die Juden sagten, wir haben keine Briefe aus Judäa bekommen. Niemand hat uns etwas Schlechtes über dich erzählt. 22. Wir wollen wissen, was du denkst. Wir wissen, dass viele Leute gegen eure Gruppe sind. 23. Sie machten einen Tag mit Paulus aus. Viele kamen zu ihm. Paulus erklärte ihnen Gottes Reich. Er sprach über Jesus und zeigte ihnen, was in den alten Gesetzen und bei den Propheten steht. Er sprach von morgens bis abends. 24. Einige glaubten, was Paulus sagte. Andere glaubten nicht. 25. Sie waren sich nicht einig und gingen weg. Paulus sagte nur, der Heilige Geist hat durch den Propheten Jesaja richtig gesprochen, 26. Geh zu diesem Volk und sag, ihr werdet hören, aber nichts verstehen. Ihr werdet sehen, aber nichts erkennen. 27. Denn die Herzen dieser Leute sind hart. Sie hören schlecht und sehen nicht richtig. Sie verstehen nichts und wollen sich nicht ändern. Deshalb kann ich ihnen nicht helfen. 28. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er schickt diese gute Nachricht zu den anderen Völkern. Sie werden zuhören. 29. Nachdem Paulus das gesagt hatte, gingen die Juden weg und stritten sich sehr. 30. Paulus blieb 2 Jahre in seiner Wohnung. Er empfing alle, die ihn besuchten. 31. Er erzählte von Gottes Reich und lehrte über Jesus. Er sprach frei und ohne Angst.